Frequency, NetAudio, NetLabels und freie Musik aus dem Netz. Hallo und herzlich willkommen zu Frequency hier auf Byte FM. Mein Name ist Christian Grasse und das sind Conduits, eine Omaha All-Star-Band. Das schreibt zumindest ihr Label Beep Beep Back Up The Truck. Wer dahinter steckt, erfahrt ihr gleich nach diesem Stück. Top of the Hill heißt es. Of the hill. Top of the Hill von Conduits, eine Band aus den USA, deren Hauptprojekte wahrscheinlich vielen von euch bekannt sein dürften, denn die Band ist bestückt aus Mitgliedern von Bands wie zum Beispiel The Good Life, Eagle, Seagull und Cursive. Seit 2009 gibt es die Band in dieser Formation und im März wird ihr Debütalbum bei dem holländischen Indie-Label Beep Beep Back Up The Truck erscheinen, und zwar auf Vinyl, CD und als freier Download unter CC-Lizenz, also mit der Erlaubnis zum Remixen und Kopieren. Vorab erschien der Opener des Albums als Teaser sozusagen. Top of the Hill haben wir eben gehört. Bei demselben Label und auch mit demselben Konzept erschien auch der nächste Song, den wir jetzt hören. Den kennen einige von euch vielleicht auch schon, denn der lief das ein oder andere Mal nicht nur hier in dieser Sendung, sondern auch im restlichen Byte-Programm. Barbecue Bob von My Bobba and Me. Den fanden wir auch so gut, dass wir ihn auf unsere Byte-FM-Kompilation gepackt haben. Die könnt ihr bei iTunes kaufen, wenn ihr wollt und uns unterstützen möchtet. Aber wie gesagt, das Stück gibt's auch für lau im Netz. Und jetzt hören wir es auch mal. Barbecue Bob von den zauberhaften Folk-Elfen, kann man fast sagen. My Bubba and Me. Thank you. The Black Atlantic aus Utrecht mit dem Opener ihrer aktuellen Darkling I Listen EP. Die Jungs waren ja auch neulich zu Gast hier bei Byte FM und haben ein Unplugged-Stück zum Besten gegeben. Klickt euch einfach mal durch die Byte Sessions im Byte FM Magazin. Dort könnt ihr dann den Song auch hören. Das findet ihr übrigens alles im Netz unter byte.fm/magazin. The Black Atlantic sind auch im Moment auf Tour. Ich habe sie vor 2 Wochen in Berlin gesehen und mit Sänger und Kopf Gerd van der Velde gesprochen. Und ich habe mir mal von ihm erklären lassen, worum es denn überhaupt geht in diesem neuen Werk von der Band Darkling I Listen. I guess I don't want to give too much away about the theme for the record. There are 5 songs that are somewhat autobiographical and also fictional. And also just what I sing is just kind of poetry, me playing around with words and things that I read. And I just put all those experiences into lyrics that I thought would match a feeling. And then the overall concept of it behind it is that it's a kind of condensed experience of emotion that a protagonist experiences over the course of one night, as opposed to, you know, normally if you go through a period of heavy emotional change, you lie awake for nights or days or weeks. And this is kind of, you know, the main character has an argument with someone. That's the first song. And then that argument triggers something in him or her. And just happens, all kinds of things just start going on around in his head. And at the end of the night, he makes a decision. I think that's as vague as I'm going to keep it. Because I kind of like the fact that people give the songs a different interpretation, and it's open to interpretation. I don't need to explain why I sing a specific line, because that might ruin the fact that you gave it a different meaning. Er will also gar nicht so viel erklären und doch eher Raum lassen für Interpretation. Das passt ja auch ganz gut zur Musik, denn die lädt zum Träumen ein, zum Gedankenschweifen ein. Und diese, also Gedanken, haben sich auch die Bandmitglieder von The Black Atlantic in den letzten Monaten gemacht. Zum Beispiel, wie man das Budget für die Aufnahme der EP etwas aufstocken kann. Sie haben dann ihre Fans gefragt und sie eingeladen, sich an den Kosten zu beteiligen. Und zwar, indem sie einfach eine Pre-Order eingerichtet haben, also eine Vorbestellung für das Album, obwohl es noch gar nicht existiert. Und das wollte ich mal genauer von Gerd erklärt haben. Und zwar das dahinter steckende Konzept, was man Crowdfunding nennt. Also Fans in die Finanzierung einer Produktion mit einzubeziehen. We set up the website, the new website and everything, so that we could build off it. It's not like a one-time thing. It's more like it just allows us to work at our own speed with the help of our fans who support us and believe in what we do. And, you know, every one of those pre-orders, they hadn't heard a single note or seen the artwork or anything. They just believed, okay, we've heard Reverence for Fallen Trees. We have faith in you. So here's money. Go and write these songs and do it. And I think for the next record, we can do that again. And that was the idea for us. We kind of want to work that way. And if it, it's kind of like this choice of self-sufficiency, of not necessarily needing a label. I'm not discounting the possibility of us signing to a bigger label. And in that case, maybe we won't do a crowdfunding. Or maybe we still will, and we'll instead cut a different type of deal with the record label where we say, we're still going to pay for everything ourselves, but that means we're going to get a bigger profit from you, and you're not going to go all in like the old-fashioned way would be. I think it gives a little bit more power back to the musician, and I feel really happy about that. Crowdfunding gibt Musikern etwas mehr Macht zurück, sagt Gerd, und vielleicht könnte das Konzept auch alte Labelstrukturen ein bisschen aufweichen und flexibler machen. Als Indie-Band ist es heutzutage ja alles andere als leicht, gut über die Runden zu kommen. Deshalb wollte ich auch mal von ihm wissen, wie es denn finanziell so läuft und wie er die Lage einer Indie-Band heutzutage einschätzt und wie realistisch es überhaupt ist, allein von Musik leben zu können. In the Netherlands, they have these artist subsidies that basically give an artist who makes music a minimum, less than minimum income, which they can supplement with earning money from their art, so playing shows and selling their records and stuff, for a few years. And right now, we're all in that program. So me and Simon and Kim, we all get a little bit of money from the government, and that pays our art. Monthly bills. So all the money that we make with the band now goes back into the band, and that's why it can grow for us. So we're really lucky in the sense that we live in a country with a social democracy that supports art in a very minimal way, but still there's not many countries on earth that actually free up money to do something like this. So that's why I think we're still growing as a band, because we can invest back in this thing, because we're investing in the long term. And on the other side, we've licensed our music to a TV series, and that's made us money. And we were just in a commercial for Amazon, and it's one of our new songs is going to be in a new TV series. So we're working with this licensing agency in the United States who have these contacts in Hollywood, and our music seems to do well with those music supervisors, and they have a budget to give us money to take a song and put it in their TV programs. And I don't really know what it takes other than just really hard work. You know, we play close to 100 shows a year. We put everything else on hold in our lives to do this. So I think any group with some sort of musical talent could do the same as we could. Talent und harte Arbeit, das waren wohl auch schon immer die Voraussetzungen für Erfolg in der Musikbranche. Das ändert sich auch im Netzzeitalter nicht, sagt Gerd van der Velde von der Band The Black Atlantic, die ihre Musik übrigens frei ins Netz stellen und das Kopieren der Songs erlauben. So auch bei diesem Stück hier, das ein fiktives Volk aus der Mittelerde besingt, die Roharim aus Rohan, aus dem Herr der Ringe-Universum nämlich. Where now the horse in the ride? Where is the horn that was blowing? Where is the helm, the harbor, the bright hair flowing? Chivalry dies with the riders of Rohan. Children of men before the dark year. Where is the hand on the harp string and the red fire glowing? Where is the spring and the harvest and the tall corn growing? Honesty dies with the riders of Rohan. Children of men before the dark years. They've passed like rain on the mountain, like a wind in the meadow. The days have gone down in the west, behind the hills into shadow. Riders of Rohan, children of men before the dark years. Who shall gather the smoke of the dead wood burning, or behold flowing years from the sea returning? Chivalry dies with the riders of Rohan. Honesty dies with the riders of Rohan. Pride dies with the riders of Rohan. Children of men before the dark year. Yeah. Roharim von The Black Atlantic. Den Song findet ihr bei SoundCloud und zwar beim Account des Netlabels Beep Beep Backup the Truck. Das bietet seinen Künstlern übrigens nun auch einen Tourservice samt Busfahrer. Das ist schon ziemlich besonders. Da wächst also ein ziemlich interessantes Rundum-Indie-Paket im Netz zusammen bei den Leuten von Beep Beep. Das werde ich definitiv auch mal im Auge behalten. Genauso wie das norwegische Netlabel Eardrums Pop, das habe ich schon einige Male vorgestellt. Auch da steht Indie-Folk und Pop im Vordergrund. Seit einer ganzen Weile gab es nicht wirklich viel Neues zu hören. Das hat sich um Weihnachten rum zum Glück ein bisschen geändert, denn in dieser Zeit erschien wirklich zauberhafter Surf-Pop. Der soll uns wahrscheinlich auch ein bisschen den Winter erträglicher machen. Und damit das Ganze auch richtig wirkt, hören wir gleich zwei Stücke, und zwar von Caribbean, Gregorian Spring und A Postmodern Weekend. All the bread, klingt also ein postmodernes Wochenende, A Postmodern Weekend von Caribbean, einer dreiköpfigen Surf-Pop-Band aus, ja, man kann es kaum glauben, Italien. Die eben gehörten Stücke erschienen auf dem Weihnachtsalbum der Band. Das erschien am 20. Dezember bei Eardrums Pop, ist also schon eine Weile her. Wer regelmäßiger mit neuer Musik versorgt werden will, kann mal bei Bad Panda Records vorbeischauen, denn dort erscheint jeden Montag eine Download-Single. Wer hier öfter mal reinhört, der kennt das Label schon. Vor kurzem war das diese Single hier. Wir hören Youthless mit The Beasts, einer Band aus New York, die es aber irgendwie nach Portugal verschlagen hat. Den satten Gitarrensound aus der Großstadtmetropole haben die Jungs auf jeden Fall mitgenommen. Und knackig, gerade mal 2 Minuten, The Beasts von Youthless aus Lissabon. Und jetzt wird's etwas ruhiger, und zwar mit Javel von Inspector Tapehead, einer von insgesamt 16 wirklich großartigen Songs der Label-Compilation von Song by Toad Records. Und weil das alles so toll ist, hören wir auch gleich ein zweites Stück dieser Compilation hinterher, aber eins nach dem anderen. Hier erstmal Inspector Tapehead. If I pictured you and me taking leads in the Jay's cash and color story, 'cause when you eat the scene like a kid eats candy, my heart skips a beat. And crowded rooms like the factory canteen will never exist that far up in the northeast. The country singer said if you played something sweet, the tide will recede. Can I see? see or hear, they still have feelers, a light sensitivity to help them find their way. A loose net of nerves help detect other creatures and live another day. So when she found me sinking and her words came through wet, I closed my ears and withdrew until my brain turned to jelly. When I came to, her lips met mine, and yet they belonged to a scene by Sergio Leone. Javel von Inspector Tapet, ein Stück der Label-Compilation von Song by Toad Records. Ein wirklich hervorragendes Indie-Label aus Schottland, von dem wir, wie angekündigt, auch noch ein zweites Stück hören werden. Und zwar von Mersault, das Stück Flitten. Zu finden bei Bandcamp. Links findet ihr auf der Byte-FM-Seite dieser Sendung. Am besten, ihr klickt euch einfach mal durch die Playlist und sucht einfach mal nach Frequency und dann werdet ihr schon fündig. Ihr seid ja schon groß. We're Byte FM. I'm on a mission from God to blow my wad and electrify something like a lightning rod. My kneecap slapping, gut bucket bop will make the socks walk at your local hop. Do you love me? Do you love me, babies? My skin is crawling like a cat with rabies. I'm a junkie for a funky fix. And if you got a base in the place, we can turn some tricks. I'm your charm. Come on, turn me on. Let's bang that gong like Genghis Khan. I'm ready to die and tight like a drunk. Riding 6 white horses to kingdom come. I break it up right when I'm right for breaks. Like one part funk plus whatever it takes. Sprinkle a little rhyming right on timing to make it sparkle like a shining diamond. I'm going dogs out. Throwing nothing but heat. See me rocking in the street when it's time to eat. Paying these dues in my dollar bin shoes. The only joke I know is a 12-bar blues. Like a bullet without a gun. No fun, but I keep on singing when my time don't come. And my watch don't whine, but I pay no mind, cause my cell phone knows when it's time to grind. And when it's time to shine in my big dick prime, dial 1-800, don't fuck with mine. Cause I'm bound to rock the house. And I'm frontin' cartoons like Mickey Mouse in my two-tone Cadillac. Someday I'll make that happen if I get some airplay, but till then I'll ride these tracks for free like a bat out of hell smoking PCP. I'll be living this life to death till I ain't got breath and the worms crawl out of my chest. I ain't got no time to halfway grind. Wanna kick out the chance from here to Japan. I'll be living this life to death till I ain't got breath and the worms crawl out of my chest. I ain't got no time to halfway grind. Wanna kick out the chance from here to Japan. I'll make that one horse pay my scotches. Fast track my jack, I'ma bring it back and hit you with a track called Plenty of Sex. Singing, I see London, I see France. I can snap, crackle, pop, baby, give me a chance. Let's dance. The rhythm is a friend of mine. She saved my life more than just one time. Without her, I might be in Walpole Prison or pushing up daisies next to H.B. Chisholm. But now I got a band that can show enough jam. We throw down funk all across the land. Don't take it easy, bro. Don't hold your breath, motherfucker, I'll be living this life. I'll be living this life to death till I ain't got breath and the worms crawl out of my chest. I ain't got no time to halfway grind. I'm gonna kick out the chance from here to Japan. I'll be living this life to death till I ain't got breath and the worms crawl out of my chest. I ain't got no time to halfway grind. I'm gonna kick out the chance from here to Japan. I'll be living this life to death till I ain't got breath and the worms crawl out of my chest. I'll be living this life to death till I ain't got breath and the worms crawl out of my chest. I'll be living this life to death till I ain't got breath and the worms crawl out of my chest. I ain't got no time to halfway grind. I'm gonna kick out the chance and hit your pants. Living This Life to Death von T-Bird, dem Soloprojekt vom T-Bird and the Breaks Frontmann Tim Crane, einem unerklärlich unbekannten Musiker aus Texas. So beschreibt das Netlabel 23 Seconds den Künstler. Die Macher des schwedischen Labels wundern sich nämlich, warum dieser Mann noch kein Weltstar ist. Und ich finde ja zu Recht. Denn da treffen wirklich so wunderbare Klänge aufeinander. Oldschool Hip-Hop, Gospel, Soul und 60s Garage. Ich bin ja fast so weit zu sagen, dass das Album in meine ja persönlichen Top 50 mindestens dieses Jahres eintreten wird. Vielleicht wird es euch ja ähnlich gehen. Hier sind noch 2 weitere Stücke von T-Bird zur besseren Meinungsbildung. Wir hören Somebody Had a Drinking Problem Last Night und danach Going Down to the Bus Stop. Somebody had a drinking problem last night, and I think it was you, but it could have been me. And if I never see you again, it'd be too soon. Somebody spent the money for rent last night, and I think it was you, but it could have been me. If I never see you again, it'll be too soon. Yeah. I'll trash the cops, take off my pants, climb a telephone pole and ask you to dance. Somebody had a drinking problem last night. You don't think it was you, but it could have been me. And if I never see you again, it would be too soon. Somebody got sick in my car last night. You don't think it was you. Shirts and tight jeans and driving me nuts. If you know what I mean, if you know what's good, you might quit the scene. It's just me in a bottle of old Jim Beam. Somebody had a drinking problem last night. You don't think it was you, but it could have been me. And if I never see you again, it would be too soon. Going Down to the Bus Stop von T-Bird aus Texas, erschienen auf dem Album T-Bird is Good for You. Und das stimmt auch. T-Bird ist wirklich gut für uns. Das Album findet ihr frei im Netz und zwar bei dem schwedischen Netlabel 23 Seconds. Der Download sei euch wirklich allerherzlichst empfohlen. Und wenn ihr 60s-Klänge mögt, dann werdet ihr jetzt noch mehr auf eure Kosten kommen. Denn es folgen die ebenfalls grandiosen Mandolettes. Yeah. Musik vom Budapester Netlabel Buda Beats. Jerks from the Garage heißt diese wunderbare Compilation, mit der ich nun auch die Sendung beenden werde. Ich habe es ja schon vorhin erwähnt, dass das Album auch Spaghetti-Western-Klänge zutage bringt, beziehungsweise zutage fördert. Und die passen auch eigentlich ganz gut zum Schluss. So, ich, Christian Grasser, sage schon mal Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören und kann nur noch auf dieses Internet verweisen, wo ihr alle Links zu dieser Sendung und somit auch zu den gespielten Songs finden könnt. Klickt euch einfach mal durch die ByteFM-Seite und sucht nach Frequency oder einfach vielleicht auch mal bei Facebook nach Frequency suchen. Dort findet ihr auch alle Links. Und bevor ihr das macht, dreht nochmal die Anlage auf. Schaut, wenn möglich, aus dem Fenster. Stellt euch einen Sonnenuntergang in der Wüste vor oder vielleicht auch einen Quentin Tarantino-Film. Denn dazu passen diese Klänge ganz hervorragend. Santa Leone von Pajaro. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.